dieses Mal ein anderer Ansatz. Ich beschäftige mich zurzeit gerade so ein bisschen mit IT-Security ganz allgemein. Und dazu gehört natürlich Linux. Windows ist gut und schön, aber wenn man sehr, sehr runter will, dann ist Linux das Richtige. Da kommt man halt dem Betriebssystem viel, viel näher und da ist viel mehr machbar als bei Windows. Gar keine Frage. Jetzt habe ich Linux hier auf alten Rechnern probiert. Das ging auch nicht. Die sind heute auch ein bisschen auffordernder, die Distributionen. Dann habe ich es auf einem Notebook versucht, da wollten dann diverse Sachen nicht laufen, weil es keine Treiber gab. Dann habe ich nochmal, also das Notebook zurückgegeben, ein anderes gekauft. Da wollte das Trackpad dann nicht und das wirklich bei allen Distributionen, das war wirklich schlimm. Also da hat Linux mich ein bisschen enttäuscht, aber wir wollen jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Das kann auch an mir gelegen haben, also ich will jetzt hier nicht über die Betriebssysteme diskutieren. Das passiert in anderen Foren und das passiert auf Ebenen, die ich gar nicht mitgehen will. Was auf jeden Fall der Fall war, ich habe gemerkt, okay, letzter Versuch oder vorletzter Versuch VMware, eine Virtualisierung, das funktioniert da auch nicht. Also wird VirtualBox, genau, VirtualBox, VirtualBox installiert und damit habe ich endlich, auch wenn mit Zicken, meine ganzen Linux-Distributionen installieren können auf einem PowerBook, auf dem ansonsten Windows läuft. Nun stellte sich heraus, alles gut, alles läuft, aber das WLAN wird nicht richtig durchgeschliffen zu Linux. Warum das technisch so ist, das ist jetzt auf meinem Blatt, das ist auch nicht so wichtig. Entscheidend ist, jetzt hatte ich endlich laufende Linux, konnte aber WLAN-Security nicht testen, weil ich nicht an die WLAN-Karte kam. Also wieder gelesen, gelesen, gelesen, das kennt ihr ja und glaubt mir, bei Linux findet ihr auch viele, viele, viele Hilfe, aber leider auch viele, viele, viele unterschiedliche. Und irgendwann stellte sich aber heraus, okay, VirtualBox kriegt das nicht durchgereicht. Die einzige Chance, die du hast, ist ein USB-WLAN einzusetzen, also ein USB-Stick mit WLAN. Also mal abgesehen davon, oder da kommen wir gleich noch hin. Ich habe dann wieder gesucht, denn diesmal wollte ich sicher gehen, dass das Gerät dann auch wirklich von Linux unterstützt wird. Was es heißt aber, Linux unterstützt alles, das durfte ich jetzt nicht so erleben, mag sein, aber ich habe es halt nicht so erlebt. Und bin dann bei meinem Lieblingsversender Amazon, wo ich leider immer noch keine Prämie bekomme, wahrscheinlich auch nie eine bekommen werde, da auf ein Stick gestoßen und zumindest eine Bewertung sprach davon, dass er das Ding auch unter Linux benutzt. Und das war dann tatsächlich Grund genug, das Teil zu kaufen. Es handelt sich um einen USB-Stick der Firma CSL, Cäsar Siegfried Ludwig. Der kann 300 Megabit WLAN, also bis zu 300 Megabit WLAN und steht extra drauf Windows 7 plus Windows 8 fähig. Das war mir auch wichtig, dass falls er unter Linux nicht läuft, ich ihn dann wenigstens unter Windows 8 benutzen kann, denn das Teil kostet keine 20 Euro und damit zurückschicken kannst du auch vergessen. Da musst du ja das Porto selber tragen und das hätte sich ja nie gelohnt. Kommt in einer kleinen, deswegen knistert er so ein bisschen, ich habe das hier in der Hand, dann habe ich ein besseres Gefühl einfach für dem, wovon ich da rede. Kommt in so einer kleinen Tüte, die kaum größer als der Stick ist. Das finde ich sehr angenehm, ist zwar auch Plastik und damit Plastikmüll, aber eben nicht ein riesen Karton und 15 Tüten und dann noch solche Verpackungen, die du mit der Schere aufschneiden musst. Das hasse ich ja auch besonders, also liebe Firmen, lasst bloß endlich diese Verpackung, die da, an denen man sich die Finger aufschlitzt, das ist ja widerlich. Und hier ist halt drinne, und deswegen ist das auch ein Tick nur größer, ist eine kleine Mini-CD. Das ist für mich tatsächlich ein Minuspunkt, weil ich hasse diese Mini-CDs. Klar passen die heute in jedes Laufwerk, aber ja, ist es so schlimm, eine normale CD, die man dann auch normal in Wurstfingern benutzen kann, da reinzutun? Naja. Dann ist da ein kleiner USB-Stick drin, der ist so, ja, wie soll ich sagen, so einen halben Zeigefinger lang, ja, tolle Beschreibung, halben Kugelschreiber, nicht ganz, ein Drittel Kugelschreiber, ja, kommt es wieder auf den Kugelschreiber an, ne? Ich kann so Zentimeter so schlecht schätzen, ich schätze mal 3-4 Zentimeter, also ein relativ kleiner Stick, der hat dann an der Seite zusätzlichen Gewinde und mitgeliefert wird eine kleine Antenne, die kann man dann da drauf schrauben. Lässt sich angenehm schrauben. Die Antenne selber bleibt trotzdem drehbar und hat noch so ein Knickelement. Das heißt, man kann sie sich so hindrehen, dass man die Antenne nach oben wegknicken kann und damit einen besseren Empfang kriegt. Wobei ich den Unterschied jetzt nicht so beeindruckend fand, aber er ist halt ein bisschen größer. Und dann hat er noch so ein kleines Knöppelchen an der Seite, das dürfte für UNPN sein. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Nicht UNPN, Quatsch. Naja, für dieses automatische WLAN einloggen. Ich vermute das mal, ich weiß es nicht wirklich. Müsste ich nachlesen. War für mich nicht so wichtig. Entscheidend war, funktioniert sowas überhaupt? Und dann habe ich es angeschlossen, funktioniert tatsächlich gut. Unter Windows 8 ohne jeden Treiber, ohne alles, einfach anstecken geht. Hat stabile Verbindung gehabt, lief gut, kann ich überhaupt nicht meckern. Gut, jetzt kann man natürlich auch von 20 €, und ich meine, es ist WLAN, das ist jetzt langsam so Standard. Ja, was soll da nicht funktionieren eigentlich, ne? Und es funktioniert tatsächlich wieder eins nicht, nämlich Linux, das ja alles unterstützt, was sie mir mal alle sagen. Linux erkennt das Teil tatsächlich und ich kann es auch benutzen, aber er bindet es wieder so ein, dass es für ihn sozusagen LAN ist und nicht WLAN. Also funktionieren ja, aber jetzt zu sagen, ich brauche den Monitor-Mode, den ich zum Beispiel brauche für gewisse Sachen, wenn man das mit IT-Security betreibt, das mag er nicht. Wem dann nicht sagt, vergiss es, dann ist das der richtige Stick für dich. Und wem das was sagt, der wird genau das Problem kennen. Eventuell ist da über die Treiber noch was machbar. Ich bin da noch am Rumprobieren. Es waren tatsächlich, das muss man auch mal loben, das ist selten genug, Linux-Treiber mit auf der kleinen CD. Und mit denen werde ich mit Sicherheit nochmal probieren, ob er vielleicht auch in diesem Monitor-Mode zu schalten ist. Ich weiß es noch nicht. Insgesamt macht er aber einen optisch sehr, naja, optisch eigentlich eher einen normalen Eindruck. Haptisch fasst er sich wirklich stabil und gut an. Selbst diese Antenne, da hatte ich so ein bisschen Bedenken. Und man hört auch, die knickt auch richtig oder die rastet auch so ein. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hört. Die rastet in verschiedenen Stufen ein und wirkt dabei wirklich stabil. Also die kann, glaube ich, auch mal runterfallen, ohne dass sie sich gleich in Stücke auflöst. Das Ganze ist klein, handlich. Selbst wenn man die Antenne dran lässt, ist es eigentlich immer noch echt überschaubar. Dann schraubt man sie halt ab. Die CD braucht man eigentlich eh nicht. Es ist ein kleiner Deckel mit drauf, der den Stecker schützt. Das finde ich bei USB auch gar nicht mal so unwichtig. Ja, und damit ist das Gerät, naja, wenn ich die Antenne dran lasse, ja, es ist dann hat so eine halbe Zigarettenschachtel vielleicht in der Höhe, auch in der Breite, durch die Antenne halt. In der Höhe nicht ganz, aber in der Breite schon. Und die Dicke ist dann Zentimeter, also sehr, sehr gering. Das passt locker in eine Hosentasche. Und da transportiere ich das Ding auch meistens. Und es hat bis jetzt immer überlebt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wenn ihr jetzt fragt, warum ich heute so schnell rede, weiß ich auch nicht. Ab und zu hat man das einfach mal. Eile habe ich eigentlich gar nicht, keine Ahnung. Podcast eigentlich lang genug, als dass mir das nicht passieren sollte. Aber ja, manchmal so, manchmal so. Es ist ja auch heute eine kurze Folge, ist ja auch ein, ich kann sagen, es ist wieder eine kleine Folge, ist ja auch ein kleines Teil. Wortspiel, Karlauer. Ja, ich glaube, heute mache ich es wirklich kurz. Also, wer so ein Teil brauchen kann, das Teil funktioniert auf jeden Fall problemlos. Wer es nicht braucht, der braucht es ja auch nicht anhören. Und wie gesagt, wie immer, empfehlt mich gerne weiter, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hört mir weiter zu. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Eigentlich ist gar nicht schlimm. Ich danke euch trotzdem fürs Zuhören und hoffe, dass ihr mich weiterhin hört. Und ich freue mich eigentlich, dass das ein Podcast mit relativ kurzen Folgen ist. Nicht, weil ich keine Lust hätte, sondern sonst mache ich nur lange, und es ist mal ein schönes Experiment und mal gucken, wie das so ankommt. Danke euch, bis dann.